WDR 2. Stichtag. Als die berühmte Tänzerin Josephine Baker ihm zum Geburtstag dieses Ständchen bringt, ist André Citroën Chef des größten Autoherstellers in Europa. Der kleine Mann mit der fliehenden Stirn und dem kräftigen Schnäuzer hat für diesen Erfolg keine 10 Jahre gebraucht, erzählt Citroën-Kenner Werner Basner. Er hat also für Frankreich zunächst einmal eine Mobilisierung herbeigeführt, dadurch, dass er preiswert Fahrzeuge angeboten hat. Der kleine Handwerksbetrieb, der Landarzt, jeder, der ein Fahrzeug brauchte, konnte sich bei Citroën ein Auto leisten. Am 5. Februar 1878 wird André Gustave Citroën in ein Paris der Kutschen, Karren und Dampfwagen geboren. Benzinautos gibt's noch nicht. Die Familie von André Citroën stammt aus Holland und handelte dort mit exotischen Früchten. Sie waren Juden und irgendwann bekamen sie den Familiennamen Limonenmann. Im 19. Jahrhundert wurde daraus dann das französisch klingende Citroën. Erklärt André de Saint-Sauveur, ein Enkel André Citroëns. Sein Großvater hat das Talent, eine zukunftsweisende Technik zu erkennen und daraus ein gutes Geschäft zu machen. Vor dem Ersten Weltkrieg sind es Zahnräder, deshalb der Doppelwinkel im Firmenlogo, im Krieg dann Granaten für die französische Armee. Produziert werden sie nach den kostensparenden Methoden von Ford und Taylor. Genau geplante Arbeitsschritte am Fließband, der Mensch als Teil einer großen Maschinerie. Citroën zwingt die Arbeiter aber nicht nur in ein ungewohntes Arbeitssystem, er kümmert sich auch um sie, nicht nur zu Weihnachten. Das Unternehmen hat einen Kindergarten, eine Krankenversicherung und zahlt den Mitarbeitern später sogar ein 13. Monatsgehalt. Wenn eine Idee gut ist, ist der Preis ohne Bedeutung. Citroën ist innovativ, baut als erster in Europa Autos mit einer Karosserie ganz aus Stahl, setzt früh auf den Frontantrieb und er ist ein Meister der Werbung. Ich möchte, dass ein Kind, das mit einem Modellauto spielt, nicht sagt, gib mir mein Auto, sondern gib mir meinen Citroën. Den Eiffelturm erleuchten 250.000 Glühbirnen mit dem Schriftzug Citroën. Als Unternehmer ist er mutig, als Mensch ein charmanter Spieler. Er liebt die Chansons von Yvette Gilbert, stürzt sich mit seiner Frau ins Pariser Nachtleben und alleine in die Spielcasinos. André Citroën hat in diesem Jahr in Deauville wie ein Kaiser gespielt. Man sagt, er habe alle Rekorde des Casinos geschlagen, indem er in 6 Stunden 50.000 Pfund gewann. Meist jedoch verliert er. Dann bricht die Weltwirtschaft zusammen. 1932 verkauft das Unternehmen nur halb so viele Autos wie vor der Krise. Ausgerechnet Citroën fehlt ein kleines, preiswertes Auto im Angebot. Der Patron kämpft mit Geldproblemen. Es ging ihm nie darum, Geld oder ein Vermögen anzuhäufen. Das Geld musste zirkulieren, sei es, dass er es in seine Fabriken gesteckt hat, einfach ausgab oder spendete. Zur gleichen Zeit erkrankt Citroën an Magenkrebs. Noch einmal setzt er alles auf eine Karte, lässt ein komplett neues Auto entwickeln mit Ganzstahlkarosserie und Frontantrieb, französisch Traction Avant, die Presse jubelt. Dieser Wagen ist so neu, so gewagt, so reich an Lösungen, so anders als alle bisherigen Autos, dass er die Bezeichnung sensationell verdient. Für diesen Wagen muss das Werk in Paris komplett umgebaut werden. Zu viel für die dünne Finanzdecke des Unternehmens. Citroën bittet die Reifenbrüder Michelin um Hilfe. Die geben erst Geld und übernehmen dann den Autobauer komplett. André Citroën ist tief gekränkt. Im Januar 1935 muss er sein Werk verlassen, im Sommer stirbt er. Den Erfolg seines Traction Avant erlebt er nicht mehr. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.